Gestern Abend war Ingrid Strobel im Ex in Mehringhof. Frauen waren geladen auf Basis eines Textes von Ingrid Strobel, Perspektiven im Kampf gegen das Patriarchat zu diskutieren. Zu Beginn der brechendvollen Veranstaltung las sie durch ihren 129a-Prozess bekannt gewordene feministische Journalistin aus ihrem Papier die Angst vor den Frösteln der Freiheit vor. Claudia Daseking war für uns dabei. Falls einige oder viele Frauen erschienen waren, weil sie den Text spannend fanden, stimulierend oder sogar darauf brannten, mit anderen darüber zu diskutieren, dann haben gerade diese Frauen geschwiegen. Mann zum Feind des Mannes und so weiter, meinst du das ironisch, wenn du über die Männer sprichst? Mit der Ironie, das kann schon sein, weil nach fast 20 Jahren Feminismus war ich gelegentlich ironisch. Aber der Satz, der ist eben gerade auch Ausdruck von meiner Erfahrung mit fast 20 Jahren feministischem Kampf, dass nämlich wir jahrelang, also man kann ja fast schon sagen jahrzehntelang, immer wieder versucht haben, den lieben Genossen zu erklären, was sie tun müssen und wie es sein soll und was wir erwarten und was falsch ist an ihnen und hin und her. Also es nützt uns letztlich nichts, wenn es jetzt ein paar Männer gibt oder ein paar Männer mehr, die sagen, oder die sich empfinden als Freunde der Frauen und die sich einen Kopf zu machen, was sie tun könnten, um den Frauenkampf zu unterstützen. Das reicht nicht. Den Frauenkampf können wir verdammt gut selber führen. Was aber ein völlig braches Feld ist, das ist die Rolle des Mannes. Und die Rolle ist ein viel zu verharmlosender Begriff, weil das sind also harte gesellschaftliche Realitäten, was Mann hier ist. Und dagegen, also wenn Sie schon auf der Seite stehen, nur notgedrungen aufgrund Ihres Geschlechts, wenn Sie auf der Seite stehen, auch zum Teil notgedrungen aufgrund von gesellschaftlichen Gegebenheiten und Erziehung, wenn Sie auf der Seite stehen und reflektieren, dass Sie da stehen, also auf der falschen Seite der Barrikade, qua Geschlecht, dann sehe ich es inzwischen, wie gesagt, nach langen Erfahrungen, als Ihre Aufgabe gegen sich selber, nämlich gegen das, was Sie repräsentieren und gegen das, was Ihr täglicher Profit ist, als Männer zu kämpfen. Das meine ich mit Feind des Mannes zu werden. Mit Mann meine ich das, was Männer in dieser Gesellschaft darstellen und als Profiteure der herrschenden Verhältnisse, dann sollen sie das angehen. Das bringt uns vielleicht alle weiter, als wenn sie sich hinstellen und uns sozusagen die ideologischen Taschentücher aufheben. Aber das sollen die Männer unter sich diskutieren. Ja, das sage ich doch. Ich sage doch, also jetzt mal ganz platt gesagt, schmeißt euch nicht an uns ran und sagt uns, wie ihr uns helfen wollt, sondern geht mal eure eigene Scheiße an, aber radikal. Kommen Einwände gegen Strobels Utopiebegriff Mensch, mit dem sie das menschliche Wesen bezeichnet, das sich der Verkrüppelungen der männlichen wie weiblichen Normierung entledigt hat irgendwann. Ich begreife mich nicht als Mensch, ich bin Frau, wurde gesagt, oder was soll denn das sein, Mensch? Wie ist denn das überhaupt definiert? Die Begriffsspaltereien und Kleingartenverteidigungen gingen so weiter, selten ging Frau auf die Vorrednerin ein, der Ruf nach Kleingruppen wurde laut und dann der nach Party noch lauter. Eine Frau wollte eigentlich noch schnell was Kluges sagen, bevor die ersten Sektkorken knallten. Aber jetzt seid ihr schon auf Partystimmung und ich finde es einfach ein bisschen zu früh. Partys gibt es ja immer genug, oder nicht? Und ich finde nicht, dass die Diskussion schlecht ist und wir sollen in kleinen Gruppen gehen. Das finde ich auch nicht. Ist doch gut, genauso große Massen für revolutionäre Stimmung, oder nicht? Warum reden wir so wenig von der Revolution? Das heißt, warum vergessen wir, dass wir im Gefängnis sitzen, wie Ingrid Strobel so lange gesessen hat? Warum vergessen wir unseren Gefängniszustand? Auch wir sind vielleicht nicht in ISO-Haft, aber jeder hat sein ISO-Haft, jeder hat sein Einzelzimmer. Entschuldige, ihr Einzelzimmer. Und in WG oder ohne WG oder ihr eigenes Bett und ihr eigene Schuhe, ihr dieses, nicht? Also und Europa, jene Menge Möglichkeiten zur Auswahl, was dieses eigene ist. Wir sind alle in ISO-Haft. Also wir sind alle im Gefängnis, ob Mann oder Frau. Frau natürlich, wir müssen das wieder in Erinnerung rufen. Wir haben das Doppelzeichen mit dem Messer, doppelschneidig. Wenn wir da dran denken, dann würden wir all diese Fragen nicht so viel stellen, was das Symbol überhaupt bedeutet, nach innen, nach außen. Ein Schneidemesser. Das heißt, wir müssen doppelt kämpfen. Nicht jetzt uns mit dem Mann, wie er seinen Kampf führt, vergleichen. Ist auf jeden Fall von uns aus ein Doppelkampf. Miteinander und nach außen, was die Gesellschaft in der Geschichte mit uns produziert hat und mit uns gemacht hat, zu Opfern nämlich. Und wir müssen also auch denken, dass wir diese Gefängnisarbeit mit unserer autonomen Arbeit zusammenbringen müssen. Und wir müssen unbedingt das auch an die revolutionäre Arbeit zusammen verbinden. Es wurden noch viele kühne Versuche unternommen, das Steuer rumzureißen und ein Miteinandersprechen zu ermöglichen, wobei kräftezehrende Versuche unternommen werden mussten, gegen die jeder Plenums- und VV-Besucherin geläufigen Standardproklamationen angeschwommen werden musste. Das ist nicht Frauen und Lesben, sondern Hetera und Lesben. Und im Übrigen finde ich, dass nicht geraucht werden sollte, wurden immer wieder in erbittertem Ton vorgetragen. Als einmal etwas Interessantes sich zu entwickeln drohte, kam sofort: Hier reden die ganze Zeit nur zwei Frauen. Bevor ich mich ob dieser erschlagenen Erfahrung kopfüber in ein Bierglas stürzte, belauschte ich noch folgendes Kneipengespräch. Ich würde behaupten, es war für 90% der Frauen nichts Neues, was sie da erzählt hat. Nee, 90% seit 20 Jahren Thesen der Frauenbewegung. Nee, 90% der Frauen, die ich da gesehen habe, haben überhaupt keine Ahnung. Was ist eine Ahnung? Ja, also es ging irgendwann mal darum, dass eine Frau so aufgerufen hat, entweder jetzt hier weiter Diskussion oder Fest. Wir wissen alle, wir machen ein Fest. Wir wollen ein Fest. Und dann sagte diese Frau zu mir, aber es geht doch hier, die guckte mich ganz konsterniert an und sagte, es geht doch um den revolutionären Kampf. Und das Buch, endlich, und dann dachte ich auch, sie sagt was. Sie hat nichts gesagt und einige andere haben wahrscheinlich auch überlegt, was sie gesagt hätten, wenn sie was gesagt hätten. Ich hätte gefragt, wie kann Frau die Sklavin in sich, Mann den Herren in sich bekämpfen, um Mensch zu schaffen? Vorausgesetzt diese These, Frau sein allein genügt nicht. Wie kann ich die herrschende Geschlechtsnorm, die in meinem Verhalten, sogar in meinen Bedürfnissen und Träumen nistet, die meine zweite Natur ist, angreifen? Wie geht das praktisch? Wer zum Kuckuck hat Erfahrungen damit? Eine vorgeschlagene These zu diskutieren erfordert, bereit zu sein zu fragen, bereit zu sein, die bisherige politische Identität in Frage zu stellen, das Nichtwissen auszuhalten, Widersprüche auszuhalten. Wenn Mann-Frau sich von so einer These nur bedroht fühlt, wenn Mann-Frau eine öffentliche Runde nur nutzt, um unbedingt loszuwerden, was raus muss, kommt nur das gehabte Geplänkel heraus von aggressiven Einwürfen, bitteren Vorwürfen und überhaupt Auswürfen. Vielleicht sind wir alle in unserer individuellen ISO-Haft und verwechseln das mit Autonomie. Vielleicht bedroht jedes in Ansätzen Kollektive, jedes Lernen von und mit anderen unser in der Metropole so gepäppeltes Ego. Ihr wollt euch nicht organisieren, ihr wollt autonom sein, sagte die Frau, die versuchte, eine Party zu verhindern, die Böse.